Vorangegangen waren schwere Vorwürfe Ranges gegen Maas, er habe in unabhängige Ermittlungen eingegriffen. Nach einem Tag des Schweigens antwortete der Bundesjustizminister: Die Äußerungen und das von Generalbundesanwalt Range heute gewählte Vorgehen sind nicht nachvollziehbar und vermitteln der Öffentlichkeit einen falschen Eindruck. Ich habe Generalbundesanwalt Range mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist und ich deshalb im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt seine Versetzung in den Ruhestand noch heute beim Bundespräsidenten beantragen werde. Am Morgen hatte der Generalbundesanwalt seine Version der Dinge kurz angerissen. Er hatte Ermittlungen gegen die Journalisten von Netzpolitik.org eingeleitet, wegen des Vorwurfes des Landesverrats, weil sie als vertraulich eingestufte Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht hatten. Er hatte gleichzeitig seine Mitarbeiter angewiesen, vorerst keine konkreten Maßnahmen gegen die Blogger zu ergreifen, und er hatte ein Gutachten angefordert, wie ihr sagt, ein externes, bei wem ist bis heute nicht bekannt. Bereits am Freitag hatte sich Maas distanziert, hatte angekündigt, dass in seinem Haus eine eigene Expertise angefertigt würde. Range hatte in einer Pressemitteilung klargemacht, dass er sich nach deren Ergebnis richten würde. Am Morgen dann die Wende. Der externe Gutachter habe, so berichtete Range, in einem Telefonat ein vorläufiges Ergebnis genannt. Es habe sich tatsächlich um Staatsgeheimnisse gehandelt. Harald Range. Die Bewertung des unabhängigen Sachverständigen habe ich dem Bundesministerium der Justiz gestern unverzüglich mitgeteilt. Mir wurde die Weisung erteilt, das Gutachten sofort zu stoppen und den Gutachtenauftrag zurückzuziehen. Dieser Weisung habe ich Folge geleistet. Das wäre ein starkes Stück. Soweit bekannt, hat es eine solche Weisung aus dem Justizministerium an den Generalbundesanwalt in der Geschichte der Republik noch nicht gegeben. Entsprechend harsch fasst Range zusammen. Es sei Sache der Justiz zu prüfen, ob sich die Journalisten, deren Pressefreiheit ein hohes Gut sei, an Recht und Gesetz gehalten hätten. Der Bundesjustizminister ist Dienstvorgesetzter des Chefermittlers. Gleichzeitig ist der in einem weiteren Sinn Teil der Justiz. Ein sensibles Verhältnis. Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. Am Abend widerspricht der Bundesjustizminister. Richtig ist vielmehr, dass bereits am vergangenen Freitag mit Generalbundesanwalt Range die Rücknahme des externen Gutachtenauftrages gemeinsam verabredet war, und zwar ohne Kenntnis eines möglichen Ergebnisses des Gutachtens. Den ganzen Tag über war Ranges Version unwidersprochen geblieben. Entsprechend kritisch gegenüber dem Bundesjustizminister äußerten sich Vertreter von Union und Verbänden. Elisabeth Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion, sprang Range bei. Der offene Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz sei in jedem Fall problematisch. Ähnlich Patrick Sensburg, CDU, der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, und der CSU-Rechts- und Innenpolitiker Michael Frieser. Der Vorsitzende des Richterbundes, der Freiburger Oberstaatsanwalt Christoph Frank, machte im Deutschlandradio Kultur seine Skepsis gegenüber dem Weisungsrecht deutlich und betonte, dass die Justizminister insgesamt das Weisungsrecht selbst kritisch sehen, ausdrücklich von ihm keinen Gebrauch machen wollen, weil sie die Brisanz erkennen. Die Opposition dagegen hatte die Entlassung Ranges schon länger gefordert. Der grüne Konstantin von Notz erwartet nach wie vor, dass Innen- und Justizministerium Fragen beantworten. Seine Fraktion hat nicht nur einen umfangreichen Fragenkatalog auf den Weg gebracht, sondern will auch die zuständigen Minister und den Verfassungsschutzchef im Rechtsausschuss sehen. Der Chef der Linkspartei, Bernd Rixinger, hält auch einen Untersuchungsausschuss für möglich.